Hier. Bringt den Juden her. Sobald er kommt. Du tust, als stünde dir ein Treffen vor. Und das mit Waffen, die ich nicht gelernt zu führen. Ich soll mich stellen, soll besorgen lassen, soll Fallen legen, soll auf Glatteis führen. Wann hätte ich das gekonnt? Wo hätte ich das gelernt? Und soll das alles wozu? Um Geld zu fischen. Geld. Um Geld, Geld einem Juden abzubangen. Geld. Zu solchen kleinen Listen wär ich endlich gebracht, der Kleinigkeiten Kleinste mir zu schaffen. Und wenn nun dieser Jude gar der gute, vernünftige Mann ist, wie der Derwisch dir in ehedem beschrieben. Was hat es dann für Not? Die Schlinge liegt ja nur dem geizigen, besorglichen, furchtsamen Juden, nicht dem guten, nicht dem weisen Manne. Dieser ist ja so schon unser, ohne Schlinge. Das Vergnügen zu hören, wie ein solcher Mann sich ausredt, mit welcher dreisten Stärk entweder er die Stricke kurz zerreißet oder auch mit welcher schlauen Vorsicht er die Netze vorbei sich windet. Dies Vergnügen hast du obendrein. Ich freue mich darauf. So kann dich ja auch weiter nichts verlegen machen. Denn ist's einer aus der Menge bloß, ist's bloß ein Jude wie ein Jude, gegen den wirst du dich doch nicht schämen, so zu scheinen, wie er die Menschen all sich denkt. Vielmehr, wer sich ihm besser zeigt, der zeigt sich ihm als Geck, als Narr. So muss ich schlecht handeln, dass von mir der Schlechte nicht schlecht denke. Ja, wenn du schlecht handeln nennst, ein jedes Ding nach seiner Art zu brauchen. Sowas will ausgeführt sein, wie's erfunden ist, mit aller Pfiffigkeit, Gewandtheit. Ich tanze, wie ich kann, und könnte es freilich lieber schlechter noch als besser. Geh nur, ich glaube, meine Lektion zu kennen. Tritt näher, Jude, ohne Furcht. Die bleibe deinem Feinde. Du nennst dich Nathan? Ja. Den weisen Nathan? Nein. Wohl, nennst du dich nicht? Nennt dich das Volk? Kann sein, das Volk. Du glaubst doch nicht, dass ich verächtlich von des Volkes Stimme denke? Ich habe längst gewünscht, den Mann zu kennen, den es den Weisen nennt. Und wenn es ihn im Spott so nennte? Wenn dem Volke Weise nichts weiter wäre als klug und klug, nur der, der sich auf seinen Vorteil gut versteht. Auf seinen wahren Vorteil, meinst du doch? Dann freilich wäre der Eigennützigste der Klügste. Dann wäre freilich klug und weise nur eins. Ich höre dich erweisen, was du widersprechen willst. Der Menschen wahre Vorteile, die das Volk nicht kennt, kennst du. Hast du zu kennen wenigstens gesucht. Hast drüber nachgedacht, dass auch allein macht schon den Weisen. Der sich jeder dünkt zu sein. Nun der Bescheidenheit genug, denn sie nur immer da zu hören, wo man trockene Vernunft erwartet, ekelt. Lass uns zur Sache kommen. Aber aufrichtig, Jud. Aufrichtig. Sultan, ich will sicherlich dich so bedienen, dass ich deiner fernen Kundschaft würdig bleibe. Bedienen? Wie? Du sollst das Beste haben von allem, sollst es um